Die kleine Strandburg in Zinnowitz auf Usedom. Ihr Adults-Only-Hotel mit Meerblick, exklusivem Wellnessbereich, gesunder Genussküche und Basenfastenprogrammen. Buchen Sie jetzt noch Ihren Strandurlaub auf der Sonneninsel. Hotel Kleine Strandburg. Erholung für Körper und Geist. www.kleine-strandburg-zinnowitz.de